Ludwig Tieck, der Hexensabbat. In Arras lebte in den letzten Regierungsjahren Philipp des Guten eine reiche schöne Witwe mit Namen Katharina Denizel, die sich am liebsten, da sie mit ihrem Manne nicht glücklich gewesen war, Frau Katharina nennen hörte. Sie besaß ein großes Haus in der Stadt, in welchem sie viele Gesellschaften sah, und wo in den Sommertagen sich ihre Freunde oft im kühlen Saale des anmutigen Gartens um sie versammelten. Philipp war in seinem hohen Alter schwach geworden, und seine Günstlinge benutzten seine Launen und wechselnden Stimmungen, um sich zu bereichern und vieles durchzusetzen, worüber die Untertanen mit Recht Klage führen konnten. Die Mächtigen und Reichen handelten oft nach Leidenschaft und Willkür, und jedermann war in dem wohlhabenden Lande darauf angewiesen, Anhang oder Protektoren sich zu sichern, um nicht beeinträchtigt zu werden. Mit seinem Sohne Karl Graf von Charolais war Philipp sehr gespannt, und Günstlinge wie Schmeichler wendeten alle Künste an, um diese Verstimmung in Zwietracht und einen öffentlichen Bruch zu verwandeln. So waren zwei Parteien im Lande, die sich entgegenarbeiteten. Alle Stände litten, indem das Misstrauen immer größer wurde und sich die Parteien immer schärfer gegenüberstellten. Im Kreis der Freunde und Bekannten allerdings, die sich bei Frau Katharina versammelten, war nur von Dichtkunst, Malerei und von Festen oder lustigen Geschichten die Rede. Dennoch nahmen auch ernstere Gemüter, sogar angesehene Geistliche, an diesen Heiterkeiten teil. Heute ergötzte sich die Gesellschaft an Liedern und am Saitenspiel. Beaufort, ein alter, angesehener Edelmann, war der Vornehmste in der Versammlung. Er war mit seinem Sohne Friedrich zugegen, um für einige Zeit von Frau Katharina Abschied zu nehmen. Er erhob das Wort und sagte: »Meine liebe Freundin, diesen anmutigen Saal und euer liebes Antlitz werde ich nun auf einige Wochen nicht sehen. Ich habe wieder einmal Geschäfte in Gent mit dem Grafen von Etampes, dem Vetter unseres Herzogs. Die vornehmen Herren brauchen Geld und wir sollen wieder beisteuern. Die Stadt wird gedrückt und so viel auch aufgebracht wird, so zerrinnt es ihnen doch wieder unter den Fingern.« Ein geistlicher Herr von etwa 40 Jahren wendete sein schönes Antlitz herum, sah Beaufort mit klugen Augen an und sagte: »Gewiss, Herr Ritter, hat euer Stand und der Bürger zu klagen Ursach, aber was sollen wir Geistlichen erst aussprechen, die wir seit Jahren so schwer taxiert werden? Und immer wieder wird Nachschuss verlangt.« »Verehrter Herr Dechant«, antwortete der Ritter, »die Kirche findet immer neue Quellen. Sind aber unsere Güter verpfändet, dringt der Kaufmann auf plötzliche Rückzahlung, so sind wir wirklich verloren.« »Dass man immer glaubt«, sagte der Dechant lächelnd, »uns wachse das Getreide unsichtbar nach. Ihr vom Adel dagegen wisst Künste, es mit scharfer Sichel zu schneiden. Noch vorgestern ist unter dem nichtigsten Vorwand eines alten Zankes ein reicher Mann aus Seeland von einem übermütigen Ritter so lang misshandelt worden, bis er ihm 2000 Goldstücke ausgeliefert hat. Der alte Ritter stand auf und sagte mit zornigem Gesicht: »Ich könnte erwidern, dass die Kirche mit Ablass, Jubeljahr und auf wie andere Weise noch Gelder zwar nicht gewalttätig erpresst, aber doch auch durch Missbrauch an sich bringt. Jener Räuber, von dem ihr eben spracht, ist mir weitläufig bekannt, aber weder ich noch andere echte Ritter werden sein Misstun billigen. Unser glorreicher Fürst ist eben zu alt und zu nachgiebig, um, wo es nötig wäre, das Schwert der Gerechtigkeit walten zu lassen. Auch erfährt er nicht alles, und so ist Gewalt und Willkür in unserem Lande freilich nicht so bewacht und bestraft wie in Frankreich.« Der geistliche Herr erhob sich und sagte in freundlichem Ton: »Vergebt mir, geehrter Freund, es war nicht meine Absicht, euch im Mindesten zu verletzen.« »Lasst doch die jungen Nichten der Frau Wacker wieder einmal das Lied unseres Freundes Labitt singen«, fiel Frau Katharina jetzt ein. Es geschah, und Friedrich nahm die Laute, sie zu ihrem zärtlichen Gesange zu begleiten. Als sie geendigt hatten, fragte der Dechant, von wem diese Verse gedichtet seien. »Kennt ihr das Lied nicht?« erwiderte Frau Katharina. »Es ist von unserem beliebten Dichter Labitt.« Er hat zwar auch Stunden, in welchen er von seinem Verstand nur recht wenig zeigt, doch erfasst ihn die Laune, so spricht und singt er die wunderbarsten Sachen.« »Ganz recht«, erwiderte jetzt der Dechant, »es ist dieser alte Tor, den Sie oft den einfältigen Abt nennen. Ich kann nicht begreifen, wie Menschen noch als Greise den Lustigmacher spielen mögen.« »Seid nicht so unbillig, ehrwürdiger Herr«, sagte Katharina freundlich. »Er ist ein Künstler, der seinen Träumen Wesen und Wirklichkeit verleihen will. Deshalb spürt er oft mehr als andere Menschen und spricht tiefsinnig und prophetisch.« »Glücklicher Alter«, rief der Dechant aus, »der von so schönen Lippen so kräftig hier verteidigt wird.« Als man jetzt die Ankunft des alten Mannes meldete, stand der Geistliche auf und nahm Abschied von der Gesellschaft. Der junge Friedrich ging dem Dichter entgegen und Katharina begrüßte ihn herzlich. »Teure Freunde«, sagte er, indem er sich niedersetzte, »interessante Neuigkeiten bringe ich euch. Nicht weit von Mecheln ist in der Nacht ein großer Stein vom Himmel gefallen. Von einer Materie, die kein Mensch kennt und jemals noch gesehen hat. Er hat ein tiefes Loch in den Ackerboden geschlagen und man grübelt, was wohl dieser sonderbare Fall bedeutet. Am einfachsten, sagte der Ritter, ist anzunehmen, dass die ganze Sache erlogen sei. Nein, nein, rief der Dichter. Der Naturfreund Melchior hatte sich gleich ein Stück von dieser Materie senden lassen und zeigte es den Neugierigen vor. »Und wie sah es aus?« fragte Beaufort. »Halb wie Glas, halb wie Eisenschlacke«, antwortete Labitte. »Der Küster unserer Kathedrale meinte, es sei offenbar ein Stück, welches vom Mond heruntergefallen sei. Er glaubt nämlich, die Gestirne hätten ebenso gut Krankheiten zu überstehen wie die Menschen und Tiere, und unsere Erde sei auch nicht von solcher Schwindsucht freizusprechen.« Man will den Stein nun zum Angedenken der wunderbaren Begebenheit in der Kirche aufhängen. »Es hat etwas für sich«, sagte Beaufort schmunzelnd, »was jener Mann von der Krankheit der Planeten vermutet. Ein Neffe von mir hatte noch vor 2 Jahren 2 große Landgüter. Er zeigte sich darum in Brüssel als ein Klient des Grafen von Etampes in sehr großem Glanze. Und nun sind diese Teile der Erde ihm auch so weggeschwunden. Schuldenhalber sitzt er im Gefängnis.« »Diese Schwindsucht«, antwortete der Dichter, »sucht auch manch andere Leute heim. Doch muss auch eine Sucht zum Anschwellen die Erde immer öfter befallen. Die Familie Croix scheint mir betroffen, denn deren Ländereien werden immer größer. Auch Graf Etampes kann es an seinen Grundstücken beobachten. Ja, selbst des jungen Kösteins kleines Fleckchen ist ein treibendes, denn in Kürze hat es alle benachbarten Gärten, Felder und Wälder an sich gezogen. Alle schieben diese Wunder auf die Schwäche unseres alten Herzogs. Dabei ist's offenbar doch eine Schwäche unseres Erdballs.« »Vorsicht, alter Freund«, warnte der Ritter, »sprecht euch nicht in euren Schaden hinein. Alle, die ihr da nennt, sind mächtig und könnten euch, wenn sie's vernehmen sollten, sehr verletzen.« »Das ist nun meine Art so«, erwiderte Labitte. »So wie ich krumm und mager bin und wie mein Haar fast ausgefallen ist, so ist auch mein Geist und meine Art, mich auszudrücken, beschaffen. Ich hätte es bestimmt zu etwas Außerordentlichem gebracht, wenn nicht ein Ding es mir unmöglich gemacht hätte.« »Und das ist?« fragte Katharina. »Nun, wenn ich so recht in meinem Geiste ruhe, wenn in dieser Sabbatstille immer schönere und feinere Gedanken aufsteigen und ich weiß, jetzt ist das Rechte und Beste unterwegs, ist alles weg, denn ich muss niesen, oft in 3 Repetitionen. Dieser Moment raubt mir das Bewusstsein und auf einen Augenblick ist es wieder düster und jammervoll in meinem Innern.« »Guter lieber Schwätzer«, sagte der alte Ritter, »möge euch diese krause Laune nie verlassen.« Und er erhob sich. Es war spät geworden und die Gesellschaft begann sich aufzulösen. Alle begaben sich zur nahen Stadt, nur Friedrich blieb zurück. Katharina sah es ungern, dass der Jüngling allein bei ihr verweilte, denn sie kannte seinen Sinn. Sie mochte Friedrich, darum nahm sie sich jetzt vor, heute ganz aufrichtig mit ihm zu sprechen. »Mein lieber junger Freund«, begann sie, »warum strebt ihr so hartnäckig, eure Freundschaft mir zu entreißen und zu einem innigeren Verhältnis mich zu überreden?« »Weil diese Leidenschaft, die in mir brennt, nicht auszulöschen ist«, rief Friedrich. »Ein Jahr jetzt kenne ich euch, geliebte Frau. In eurer Nähe erwachte zum ersten Mal mein Herz. Nicht Täuschung ist es, kein Aufwallen unreifer Jugend. Nein, festes Wissen, dass nur ihr das Glück meines Lebens machen könnt. Wenn ihr nicht alle Gefühle leugnen könnt, so müssen meine Worte, meine Bitten doch endlich euch gewinnen.« Katharina betrachtete ihn lange. »Geliebter Freund«, sagte sie dann, »es tut mir weh, dass ihr noch immer so beharrt. Glaubt mir, ich kenne euch besser als ihr euch selbst. Unglücklich würdet ihr an meiner Seite werden und fühlen und sehen, dass ihr eure Jugend an einen leidenschaftlichen Eigensinn verloren habt. Ich würde eure erwachten Fantasie sehr bald als eine ältere Schwester, als eine mütterliche Freundin gegenüberstehen und müsste ewig mir den bittern Vorwurf machen, dass ich eurem Ungestüm hab nachgegeben.« Friedrich, die Tränen kaum verbergend, erwiderte: »Mag die Vernunft so sprechen, doch wozu ist es gut, so verständig zu wägen? Was weiß die Liebe von Zeit, von Tagen und Jahren? Der Moment der Erfüllung ist das Leben, und wenn ihr dies nicht ganz verleugnen könnt, dann sind auch all eure Einwendungen abgewiesen.« »Für euch wohl«, erwiderte sie, »aber nicht für mich, denn ich sehe, dass einer von uns beiden sich dem anderen opfern müsste. Ihr leugnet, dass ihr es seid, also bin ich denn die Geopferte.« »Nein«, rief Friedrich aus, »ihr sagt, mit mir könnt ihr nicht glücklich sein, also bin ich elend.« »Und ich bin unglücklich«, sagte sie mit wehem Lächeln, »wenn ich eure Freundschaft verliere.« »Freundschaft«, rief Friedrich jetzt in höchster Leidenschaft, »so tief kann ich mein Gefühl für euch nicht mehr hinunterstimmen. Freundschaft macht mich nur unglücklich.« »Lasst uns abbrechen«, sagte Katharina. »Natürlich macht auch Freundschaft glücklich, indem wir nämlich unseren Geist und Wert begreifen, indem wir uns verstehen und einer am anderen sich erfreut. Versucht es, und ihr sollt zufrieden sein.« »Das ist es«, rief der Jüngling, »was ich nur halb an euch verstehe und manch andere gar missdeuten. Ihr wisst es selbst, wie viel unwürdige Verleumdung man an euren Namen knüpft, wie man selbst eure Wohltätigkeit verunglimpft, weil ihr immer heiter und gelassen seid, weil ihr auf jedes Prahlen, auf alles, womit die meisten Menschen Ehrfurcht sich verschaffen, so unbeschwert verzichten könnt.« »Was denn soll ich tun?« rief Katharina nicht ohne einigen Unwillen aus. »Mich in ein Kloster sperren? Der Musik, der Heiterkeit, dem Scherz scheu aus dem Wege treten? Als wenn alles Erzeugnis der Hölle sei? Ich kann und will es nicht. Darum sind mir Gespräche, Menschen wie ihr und Bücher auch so wichtig, weil ich kein Bedürfnis an sie knüpfe, das außerhalb der Freude an ihnen selbst liegt.« »Gut also«, sagte Friedrich, »aber glaubt ihr wirklich, dass nicht Zeiten kommen könnten, wo ein Beschützer, ein Ehemann euch wichtiger wäre?« »Ich verstehe euch nicht«, sagte Katharina. »Wir genießen einen glücklichen Frieden. Woher soll Hader und Zwietracht uns kommen?« »Seid ihr so arglos«, fuhr Friedrich eifernd fort, »habt ihr nicht bemerkt, dass der Dechant mehr als Freundschaft und Wohlwollen für euch empfindet? Er bewacht eure Blicke, er erblasst, wenn ihr vertraulich eure Hand in meine legt. Ist er zugegen, so könnt ihr kein Wort sprechen, keinen Schritt tun, den er nicht grollend beobachtet und prüft. Glaubt mir, nur Unheil kann solche Leidenschaft euch bringen.« Katharina lächelte. »Mit Furcht jetzt also wollt ihr in euer Netz mich ziehen. Mein lieber Freund, weil ich euch so bekümmert sehe und weil ihr mein Vertrauen verdient, so will ich euch morgen gegen Nachmittag einen Teil meiner Lebensgeschichte erzählen. Dann, so bin ich sicher, werdet ihr mir selber zureden, meinem Entschluss getreu zu bleiben.« Und damit beendete sie das Gespräch. Betrübt verließ Friedrich sie. Am folgenden Morgen, als Frau Katharina in ihrem Garten bei einer Arbeit saß, meldete ihr die Dienerin den Besuch des Dechanten. Sie ging ihm entgegen, verwundert, dass der geistliche Herr so früh schon zu ihr eintrete. Der Dechant schien verlegen, und mehr wie einmal stockte die Unterhaltung. Über den Stellvertreter des Bischofs erzählte er jetzt. Derjenige, der den Stuhl von Arras besaß, war auf einer Gesandtschaft in Rom, und sein Stellvertreter, der Bischof von Baruth, ein kleiner, stets verdrießlicher Mann, war nach den Schilderungen des Dechanten einer der sonderbarsten Menschen, der verständigen Rat nur selten anhörte und den Gelehrten durch seine Unwissenheit manche Blöße gab. Katharina war verwundert, dass der Dechant von seinem Vorgesetzten so ohne Rückhalt sprechen konnte. Dieser aber antwortete lachend: »Das alte Regiment der Geistlichkeit, schöne Frau, ist zu Ende. Derjenige unseres Standes, der noch die verjährten Rechte geltend machen will, kann nur wie dieser klägliche Bischof lächerlich werden.« »Ihr meint«, sagte Katharina, »was wir in alten Chroniken von den Verfehlungen der Kirche lesen, könnte niemals wiederkehren?« »Gewiss nicht«, sagte der Dechant. »Das letzte Opfer, die arme Johanna von Arc, von der wir in unserer Jugend so viel haben reden hören, hat die Reihe jener Verfolgten geschlossen. Darum ist auch alles, was dieser Bischof tut und will, nur komisch und zeugt von einem geradezu gestörten Geist.« »Seid ihr nicht vielleicht etwas unbillig gegen den Mann?« fragte Katharina. »Man sagt, ihr habt oft Streit mit ihm.« »Nun, so urteilt selbst«, sagte der Geistliche mit lachender Miene. »In der vorigen Nacht ließ er mich eilig zu sich rufen. Schreiend kam er mir entgegen und klagte, dass er gar nicht mehr schlafen könne. Allnächtlich werde er von bösen Geistern gestört. Er zeigte nach dem dunklen Winkel der Stube und rief: »Seht, da steht immer noch das große Vieh und glotzt mich mit seinen grünen Augen an. Vertreibt ihn, beschwört ihn, damit ich Ruhe gewinne.« Ich wusste nicht, ob ich lachen sollte. »Ehrwürdiger Herr«, erwiderte ich, »ihr seid frommer als ich. Wenn ihr ihn selber bannen wolltet, würde er eurem stärkeren Wort gewiss leichter als dem meinigen gehorchen.« »Nicht unwahr«, sagte der Bischof, »doch er wird schwächer nur durch eure Gegenwart, denn er kann euch und euer weltliches Wesen nicht ausstehen.« Nach einigen Gebeten von mir war denn auch wirklich nach der Aussage des Bischofs das Ungeheuer verschwunden. Er dankte mir für meine Bemühung und fügte hinzu, es sei eine nicht zu verachtende Gabe, dass ich so grimmige Höllengeister durch das Weltliche, was mir anklebe, verscheuchen könne. Der Arbeiter im Weinberge, meinte er, brauche es eben auch solche von mittelmäßiger Qualität. Katharina lachte laut. »Doch warum so viel von diesem Narren sprechen?« rief der Dechant. »Wodurch in eurem Lächeln Freude, Vernunft und Wahrheit glänzen.« »Ihr seid sehr artig, Herr Dechant«, sagte Katharina nicht ohne Verlegenheit. »Wie sollte man glauben, dass ein Priester einer alternden Witwe so überfeine Schmeicheleien vorsagen könnte? Möchte ich euch doch fast auch für einen bösen Geist halten, wenngleich eure Gestalt nicht so abschreckend ist.« »Ihr seid«, sagte der Dechant, »witzig und bitter zugleich, denn ihr sprecht das Wort Priester mit einem besonderen Ausdruck aus. Glaubt mir, alles Abschreckende, was ehemals in diesem Wort liegen konnte, hat seine Bedeutung verloren. Mag der gemeine Priester noch am Buchstaben, an der toten Lehre haften? Wir Höherstehenden, wir Begünstigten, wissen, dass dasjenige, was in unserer Religion das Göttliche Wahre ist, schon da war, bevor noch die Menschen von Christentum oder Christus wussten. Gesetz und Schranke dienen nur dem Pöbel Halt zu geben, weil der Haufe nicht versteht. Nur die Auserwählten haben den Mut, das ganze Leben in allen seinen Kräften zu erfassen und niemals nach Reue, Vorwurf und all den anderen Armseligkeiten zu blicken, durch welche schwache Geister geängstigt werden.« »Ich verstehe euch und eure Weisheit nicht«, antwortete Katharina. »Ihr haltet mich für zu wissend und gelehrt, dass ihr mir diese Gedanken mitteilt.« »Und doch«, sagte der Dechant lebhaft, »wandelt ihr seit Jahren nach dieser Einsicht in unserer Mitte. Ich habe euch seit langem deshalb bewundert. Diese Stärke des Charakters, diese Freiheit der Gesinnung ist es, die euch mein Herz gewonnen haben. Alle meine Gefühle habt ihr damit erregt, und die leidenschaftlichste Liebe hat sich meines Wesens bemächtigt. Mein Stand, mein Gelübde haben mich dabei fast elend gemacht. Doch wohin ich heute blicke, haben sich denkende Priester, Bischöfe, der Papst auf seinem Thron sogar, diesen strengen Satzungen entzogen. Denn wie war die Welt doch durch jenen finstern Ernst entstellt? Wie hat er die natürlichsten Verhältnisse zerrissen, alle Freuden vernichtet? Besonders euer Geschlecht ist noch heute von Vorurteilen und Aberglauben bedrängt. Doch ihr wirkt dem entgegen, versucht euch auf die feinste und freieste Art zu entwickeln. Ihr beherrscht die Kunst des Lebens, alles miteinander auszugleichen. Jung und alt umgibt euch, Dichter und Künstler, vornehme Ritter, stille Bürger und Geistliche. Ihr gehört zu diesen edlen Frauen, die von einer einzigen, ewigen Liebe, von einer Verbindung, die Gesetz und Kirche weiht, nicht befriedigt werden können. Und in diesem Sinne wage ich nicht zu viel, euch meine Liebe und Leidenschaft für euch zu bekennen. Glaubt nicht, dass mein Glück, wenn ihr mir holdselig entgegenkommt, verlangen könnte, euer Verhältnis mit Friedrich, das euch zu beglücken scheint, aufzulösen. Es soll euch nichts rauben und keinen Seufzer um ein Verlorenes kosten. Inniger noch werden wir so sogar verbunden sein, und durch mein Verhältnis zur Kirche und zur Welt ist eure Stellung dann noch sicherer und fester. Und mit einem brennenden Kuss beugte sich der Dechant über sie. Katharina stand auf, ganz mit Röte übergossen. Sie drückte den Arm des Geistlichen von sich, der sie noch umschlungen hielt, und rief erschüttert: »Oh, über die klägliche Bestimmung des Weibes! Sind wir nicht wie alte Basen eingewickelt in die trübe Langeweile des Hauswesens? So meint jeder, wir sind auch als freie Beute jedem Gelüste preisgegeben. Dass der Pöbel so von mir denkt, habe ich verachten können. Doch es schmerzt mich tief, dass ein Mann, der mir würdig schien, den ich mir befreundet wähnte, mir solche Worte sagen, solche Vorschläge einreden darf. Es ist denn doch ein Zeichen, dass in allen Männern eine tiefe, untilgbare Verachtung der Weiber und ihrer Bestimmung wohnt, die sie nur, wenn sie sich für verliebt ausgeben, mit Phrasen und süßen, eigenliebigen Gefühlen verhüllen. Ihr sprecht von Freiheit als dem edelsten Besitz des Geistes und nehmt doch ohne Frage an, das Weib sei schon geadelt genug, wenn es euren Sinnen Befriedigung gewährt.« »Beruhigt euch«, rief der Dechant verlegen, »doch nehmt, deutet und nennt es, wie ihr wollt. Ihr seid Weiber und wir sind Männer. Um dieses Rätsel, welches keiner Lösung bedarf, dreht sich alles. Das ungetrübte Naturgefühl weiß von eurer Grübelei nicht. Alles, was lebt, hat seine Schranken und lebt in diesen. Sich heiter fügen und auch den Vorteil solcher Schranken sehen, ist die Aufgabe unseres Lebens. Und die Liebe gleicht alle diese Widersprüche und Kämpfe am schönsten aus. Wer von der Sinnlichkeit geringe denkt, der muss auch alle Kunst und Poesie verdammen. Wir wollen nicht streiten, sagte Katharina, denn wir verstehen uns nicht. Aber glaubt mir, ein Verhältnis, wie ihr es annehmt, hat zwischen mir und Friedrich nie stattgefunden und kann auch niemals eintreten. Und die Freuden, die mir blühen, sind nicht aus jenem Garten, in welchem mit euch zu wandeln ihr mich zwingen wollt. Der Dechant sah die Frau mit scharfen Augen an. Wenn das wahr ist, sagte er kühl, wodurch ihr nicht im Mindesten in meiner Achtung steigen würdet, wozu dann dieser ausgewählte Anzug, dieser Putz? Warum wollt ihr in jedem, der Augen und Sinne hat, diese Trunkenheit erregen, sie aber niemals befriedigen? So muss es sein, erwiderte Katharina. Der, der am Missverstehen seine Freude hat, muss alles missverstehen. Freilich will das Weib gefallen. Es will dies, ohne darüber zu denken. Jene Schroffgesinnten, die mit Bedacht der Zier aus dem Wege gehen und sich selbst verhässlichen, sind keine Weiber. Und ihrer gibt es nur wenige. Sie wandte sich ab, um sich in ihr Gemach zu begeben. »Bitte verlasst mich nicht so«, rief der Geistliche, »denn Hass erfüllt euch dann statt Liebe. Und dieser könnte aus eurem Herzen in das meinige herübersprühen, könnte eine Hölle dort erzeugen. Seht euch vor, tugendsames Kindchen. Ihr wollt mit mir spielen und eurem Stolze ein Fest geben. Aber hütet euch, ich bin kein Jüngling.« »Welche Sprache«, rief Frau Katharina aus, indem sie sich umwendete. »Wie ziemt sie euch zu mir? Hört, es ist mir gleichgültig, ob ihr es glaubt, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Gott kennt mein Herz und meinen Wandel.« »Gut«,